Nummer 3. Hallo Klaus, hier ist Christoph. Hallo Christoph, was gibt's? Du bist doch unser Rolls-Royce-Experte. Mein Auto ist kaputt. Na, dann komm mal vorbei. Unser VW-Service-Center begrüßt herzlich jeden Kunden. Und du hast Glück. Ich habe heute nicht viel zu tun. Prima. Aber repariert ihr auch andere Autos? Klar doch. Audi, BMW, Mercedes, alles. Hallo Klaus, hier ist Christoph. Hallo Christoph, was gibt's? Du bist doch unser Rolls-Royce-Experte. Mein Auto ist kaputt. Na, dann komm mal vorbei. Unser VW-Service-Center begrüßt herzlich jeden Kunden. Und du hast Glück. Ich habe heute nicht viel zu tun. Prima. Aber repariert ihr auch andere Autos? Klar doch. Audi, BMW, Mercedes, alles.